Herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Barth und ich darf Sie einladen auf eine Reise in den Winter. Wenn der erste Schnee fällt, wirkt die Stadt auf den sieben Hügeln noch zauberhafter als sonst. Ich rede nicht von Rom, sondern von Bamberg, der Kaiserstadt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Mitten in Franken gelegen ist die Stadt Weltkulturerbe, ein Kunstwerk aus Hochmittelalter und Barock. Unsere Autorin hat sich auf den Zauber eingelassen und erzählt Ihnen von Heinrich II. Und E.T.A. Hoffmann, von Kirchen und Brauereien, also spirituell und süffig. Es ist Frost. Seit dem dunklen Morgen fällt Schnee. In den menschenleeren Gassen legt er sich dichter und dichter. Nur die Spurbänder der Autoreifen sind schwarz. Ein Fest rückt näher. Bäckereidüfte hängen in der Eisluft. Es riecht nach Vanille, nach schweren Gewürzen der Ferne. Hinter den Schaufensterscheiben aufgereiht Glasbläsereien aus Lauscher und Gablons, Eisvögel, Trompeten, Schlitten, Monde, hauchdünn, silberblass. Daneben exaltierte Engelstatuetten und Christusse aus altem Elfenbein, Gold, Korallen, vereiste kleine Fenster mit kostbaren Gravuren des Frostes. Und dann ist er da und füllt, überfüllt den Blick. Der Platz mit Dom, alter Hofhaltung und Residenz auf einem der sieben Hügel der Stadt. Weit, schräg ansteigend, ein mittelalterlicher Baukasten. Die Schläge der Glocken sind Grundlaute, die den Tageslärm auslöschen. Schwer wie Vokale senken sie sich ein. Hof, Schloss, Haus, Kirche, Turm. Nichts habe ich vor der Reise über die Stadt gelesen. Ich hatte kein Bild, wollte keins. Außer vielleicht im Unbewussten. Urbilder. Winter in Bamberg. Nachdenken über eine alte deutsche Kaiserstadt. Feature von Silvia Kabus. Die obere Pfarre, unsere liebe Frau am steilen Kaulberg, ist die älteste gotische Kirche der Stadt. Zu Mariä Himmelfahrt wird ihr Gnadenbild seit 1702 jährlich bei einem Wallfahrtsfest hinab zur St. Martinskirche getragen. Als ich die innere Glastür öffne, beginnen Leuchtpunkte sich zu bewegen. Es ist wie ein Knistern von Licht aus versteckten Winkeln. Fast erschrocken gehe ich geradewegs zum Hochaltar. Mit seinen Säulen aus schwarz marmoriertem Holz droht er auf den Betrachter herabzustürzen und zieht zugleich hinauf, in einer fühlbar schwindeligen Bewegung aufwärts. Dann stockt der Blick. Maria wirkt klein in der Fülle vergoldeter Blumen, gedrehter und gestreckter Glieder, von Grübchenfleisch und den Tanzkörpern der Putti. Und der Zusammenklang von Aposteln, Evangelisten, Heiligen, von Strahlengloriole und vergoldeter Frau, zu blendend, zu laut, etwas lässt den Triumph bezweifeln. Ist als Wahrheit nicht nur Schweigen geblieben? Was liegt in der Stille? Staub? Goldstaub? Zeitstaub? Und dann eine blasse Wand. Ein bloßer Mensch, abseits von theatralisch hoch- und aufwärtsfahrenden, abseits der Vergoldungen und kunstvoller Schreinerei, keine Verherrlichung. Jesus ohne Strahlenkranz, Weisheitsbuch, Tiara, ohne die Selbsterhöhung seiner Nachfolger, ohne Kreuz sogar. Aufrecht und schwankend in nachösterlicher Schwäche. Neben ihm hat das braungoldene Licht eine hohe, schmale Tür gemalt. Eine beleibte Sakristanin geht luftschöpfend über den Steinfußboden. Sie richtet etwas im Altarraum, legt die Glöckchen bereit. Als sie mich bemerkt, bringt sie mir eine Sammlung von Beschreibungen und Meditationen zu den Kunstwerken der Kirche. Minuten später öffnet sich in der Altarhöhe unter Mariens Füßen eine kleine Tür. Geschickt tritt sie da oben aus dem Gold und entzündet mit leise pfeifendem Atem umsichtig die Treppen der Kerzen rechts und links. Dann schließt sich die Tür und die kleine Frau wird erneut unsichtbar. Um Mariens Füße auf der Mondsichel beginnt es zu leuchten. Und es ist ein Marienhaus mit Bildern und Skulptur überall. Maria ist eine schmal sich streckende Schülerin, unterwiesen von ihrer Mutter Anna. Sie leuchtet im grünen Kleid voll goldener Ähren, sie ist Wöchnerin und sie ist die Frau auf dem Weg zum Himmel, auf Tintorettos Gemälde neben dem Eingang. Durst erwacht, nach dem Unbekannten in diesem Raum, nach allen Winkeln und Höhen und dem Ursprung der tanzenden Lichter. Suche. Hinter dem Altar das gotische Sakramentshaus von 1350. Es sind wunderbar gealterte Farben, blau, rot, braun. Apostel und Propheten, jeder in einem Schrein. Und jeder so, als hätten die Meister der Gotik unser, ja aller, Gesicht für immer gekannt. Erstauntes Hören, Hereinlassen, Wundern. Schmerzvolles Erkennen zeigt sich da. Da sind jugendliche Helle, reine Profile im Staunen, blitzhaftes Sehen, sich vorstreckende Neugier, überraschte Gesten. Aufschrecken, weinen, ernüchtern. Urmomente. Alles Verlorene ist hier. 650 Jahre alt. Und dann ist die Kirche plötzlich dicht gefüllt. Es drückt mich in der Bank gegen eine polierte Säule aus honiggelbem Holz. Und da singen sie schon, laut und manche wunderlich herausstechend, rau, plärrend, an Kinder erinnernd. Sie knien nieder, bevor sie sich setzen. Mädchen wie fröhlicher zugehastet und in Knickse fallend, die Älteren ächzend niedergehend, andere höflich knapp. Körper regen sich in den Holzbänken, Ältere schlagen sich an die Brust und bekreuzigen sich dreifältig, segnen Stirn, Lippen und Herz. Arme, Knie erinnern an Votivbilder, auf denen Wunderwerke der göttlichen Heilung zu sehen sind und das Fuhrwerk geratene, gesunderte Glieder, gelöschter Fieberbrand, verzweifelte Kinderlosigkeit. Und jetzt geschieht es, dass sie lächelt, Bambergs Himmelskönigin von 1310. Im goldenen Fallen und Steigen um sie herum wird sie heller und beschwingt. Sie hat jetzt ihren Raum. Zugleich geht ringsum etwas unruhig Durchbrechendes vor sich. Sie drängen nach vorn, vorbei an Säulenaltären und Heiligen und an Gott selbst, im Hunger nach, ja, Einverleibung. Schritt für Schritt an Jesus vorbei, der er selbst ist, ohne den Prunk seiner demütigenden Nachfolger. Sie fließen unter ihm hindurch, zum Brot, mit bereiten Händen, aufgerührt, haben wollend, und kehren langsam zurück mit genährtem, eigensinnigem Ausdruck. Und in all dem die kleine Alte. Die lange Messe über hält sie sich kerzengerade auf ihren Knien vor dem Priester und rückt nicht von der Stelle, kindlich beharrend, theatralisch, ja, vielleicht, und öffnet dabei eine Tür in farbige, nicht verschämte Vergangenheiten des Glaubens. Was immer weiter auseinanderfließt, kommt zusammen. Die Kirche ist ein schaukelndes Schiff. Es will sich nicht leeren. Stadtfremde mit Rucksäcken und Wollmützen bleiben noch. Es will sich nicht leeren. Und die Apostel und Heiligen ringsum aus der Höhe der Pfeiler schenken ihre Wachheit dazu. Wer will, kann sie jetzt leben sehen. Im Schneewind wäre ich fast gegen die schmale Bronzeplastik eines Schriftstellers gelaufen, dessen weit berühmte Initialen einem immer wieder in der Stadt begegnen. Unter hohem Zylinder und Kragen fast verborgen, auf der Schulter sein ebenso bekannter Kater, steht er auf dem Theaterplatz. Etwas von verstehender Liebe, viel späterer, scheint in der Figur ausgedrückt. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Nach seiner Tätigkeit als Regierungsrat in Warschau kam er 1808 nach Bamberg. Ein Angebot des Theatergründers Graf Soden auf eine Annonce von E.T.A. Hoffmann hin weckt große Hoffnung auf eine Dirigentenstelle und die Entfaltung seines musikalischen Talents. Doch nur 6 Wochen der Intrige und Unstimmigkeiten mit alteingesessenen Musikern reichten aus, die Anstellung wieder zu verlieren. Das Orchester ist erbärmlich. Die Fagottskämme, die Hörner Brummeisen und die Violinen Pappdeckel. Dabei besitzen die Herren Kapellisten des vorigen Bischofs, dem die Musik allemal Leibschneiden verursachte, einen Dünkel ohne Grenzen und sind nie vergnügter, als wenn sie eine Sache umgeworfen haben. Klagt E.T.A. Hoffmann schon 1809 in einem Brief an den Freund Eduard Hitzig. Wie schlecht ich mit meinem Enthusiasmus für die wahre Kunst und mit meinen Vorschlägen und Plänen, das Ganze nur zu irgendeinem Grad von Vollkommenheit zu erheben, angekommen bin, können Sie sich bei jenen Umständen wohl denken. Dies hat denn auch zur Folge gehabt, dass ich bereits seit 2 Monaten mein Musikdirektoriat gänzlich aufgegeben und mich nur dazu verstanden habe, die etwa vorkommenden Gelegenheitsstücke, zum Beispiel Märsche und Chöre in Schauspielen und dergleichen zu komponieren, wofür ich monatlich 30 Gulden erhalten soll, aber nicht erhalte. Das Theater mit Ballhaus und dem Gasthof Die Rose war zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Mittelpunkt des Gesellschaftslebens in Bamberg. Das Debakel schmerzte Hoffmann, wie er betonte, auch wegen des empfänglichen Publikums. Man glaubt, den zu Berge stehenden Haarschopf auf einem Selbstporträt zu sehen, das andere Künstler immer wieder fasziniert nachschufen. Der Zeichner Horst Janssen, Adolf Menzel, Hans Liska. Der ironische Zug, die übernächtigten Gedanken, des langen Kinns missratene Schauspiele, so Hoffmanns eigene Beschreibung. Und die tief und alles durchdringenden Augen. Er war keine Schönheit von Mann. Er soll auch gebeugt gegangen sein und relativ klein gewesen sein. Irgendwo wird sogar mal von mickrig gesprochen. Und auch das macht natürlich was für die Fantasie und für die Kraft, sich gegen diese äußere Erscheinung durchzusetzen, bemerkbar in seiner Literatur. Aber ich denke, der Punkt war, dass er fähig gewesen ist, eine Fantasiekraft zu entwickeln, die bestehende Formationen sprengen konnte. Und wenn er das nicht konnte, dann hat er den Alkohol zu Hilfe genommen und er nannte das sich montieren. Er hat also einen Begriff für diesen Vorgang gefunden und er montierte sich mit Arak, Rum und Cognac, die er zusammengemischt hat und dann heruntergeschluckt hat. Das Interessante dabei ist, dass er offenbar selbst Angst vor seiner Fantasie hatte, denn es ist überliefert, dass seine Frau Mischa, die er aus Posen kannte, dann nachts aufgestanden ist, sich im Nachthemd zu ihm gesetzt hat, gestrickt hat, während er geschrieben hat, sodass er nicht so viel Angst hatte vor den eigenen Fantasiegestalten, die er da produziert hat. Meine Frau ist zu Bett gegangen und mich wandelt eine Kinderfurcht an in dem öden Zimmer, das nenne ich Schwachsein. Ich wünschte, es wäre schon morgen. Es hat so um die Jahrhundertwende etwas danach, so 100 Jahre später in etwa, hat es dann erste Veröffentlichungen gegeben über Hoffmann in Bamberg und dann wurden auch Aufsätze zu diesem Thema verfasst. Das hat auch zur Folge, dass es sich im E.T.-Hoffmann-Haus auch keine Originale von Hoffmann, auch keine Möbelstücke und so weiter, nichts erhalten hat. Rainer Lewandowski ist Intendant des Bamberger Theaters, das seit 1973 offiziell den Namen E.T.-Hoffmann-Theater trägt. Er hat Hoffmannsche Werke inszeniert und ist den Spuren dieses unruhigen Lebens oft nachgegangen. Zuvor war E.T.-Hoffmann in der Stadt über lange Zeit vergessen. Die Bestrebungen, das E.T.-Hoffmann-Theater oder das städtische Theater E.T.-Hoffmann-Theater zu nennen, die müssen um 1950 herum eingesetzt haben. Also nach dem Krieg, es war zerstört und dann hat sich ein Trägerverein gefunden, dieses Theater wieder zu renovieren. Und mit dieser Renovierung zusammen wurde dann 1957 dieses Theater inoffiziell E.T.-Hoffmann-Theater genannt. Aber offiziell war es eben noch das Stadttheater. Zum 225. Geburtstag hat das angefangen, dass wir die Erinnerung und das Gedächtnis von E.T.-Hoffmann hier in dieser Stadt, in diesem Theater wieder gestärkt haben und mit diesem Theater verbunden haben. Zumal das E.T.-Hoffmann-Haus genau gegenüber liegt. Nach seinem juristischen Examen lebte E.T.-Hoffmann von 1800 bis 1802 im damalig preußischen Posen, ehe er wegen seiner Karikaturen bekannter Persönlichkeiten strafversetzt wurde. Heute gibt es in Poznan alljährlich ein E.T.-Hoffmann-Festival, das polnisch-deutsche Kunstverbindungen pflegt. Das Bamberger Theater trat dort mit Hoffmanns Oper »Der Sandmann« auf. Rainer Lewandowski schätzt Hoffmanns Prinzip, seine Fantasie aus der Realität zu nähren, die satirische Karikatur des Bürgertums und seiner Kulturbeflissenheit. Andererseits hat er natürlich eine sehr große Menschlichkeit in dem, was er schreibt und wie er die Gefühle formuliert. Und so ein Satz, ein Wort, das Engelsbild aller Himmelsanmut, würde heute wahrscheinlich formuliert werden mit dem Begriff cool. Und das zeigt die Zeitspanne, die zwischen heute und zwischen damals liegt, dass sich bestimmte Begrifflichkeiten total verändert haben und es auch schwierig ist, ihn heute in dieser Emotionalität, in diesem, was man dann Romantik nennt, eben zu rezipieren. Hoffmanns Leben hatte wenig romantische Umstände. Ekel, schal und oberflächlich sind stets wiederkehrende Worte in seinen ungeschminkten und doch rätselhaften Tagebüchern. In seiner Erzählung »Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza« leben seine Bamberger Erfahrungen auf. Die gezwungenermaßen unterrichteten Schüler, von vornehmen Eltern geboren, die ihnen, sobald sie etwas mit dem Bleistift kritzeln und auf der Violine schaben können, einbilden, sie verstünden etwas von Kunst. Hier in Bamberg befestigte sich endgültig Hoffmanns Philisterbild, das widerwärtige, ebenso lächerliche wie gefährliche Porträt des Bourgeois, dem die Kunst gerade recht war, den gierig zusammengerafften Reichtum mit der Fassade des Schönen und Erhabenen zu tarnen. E.T.-Hoffmann, der erste große Entlarver des Bürgers in der deutschen Literatur wurde, hat diesen Typus von da an in seinem Werk immer wieder auftreten lassen. Er wurde zum höhnischen Chronisten eines befrackten Lemurenheeres und gestaltete damit vorausschauend die weitere Entwicklung des deutschen Bürgertums. Schreibt Klaus Günzel in seiner erst in der DDR, dann in der Bundesrepublik erschienenen und dort begeistert gewürdigten Biografie. Hoffmanns Federzeichnung einer Prozession in Bamberg. Ein starrer Ministrant mit dünnem Rattenzopf, der tonnendicke Mönch mit verhülltem Kelch, die aus dem Leim gegangene Bürgerin im Gerüsche ihres Hutes, ihrer Röcke. Ekel, schal und oberflächlich. Das Hamlet-Wort kehrt immer wieder. Vals triste et sentimental. Eine heutige Hommage des Bamberger Komponisten Horst Lohse. Sie erklingt im Parterre des E.T.A. Hoffmann-Hauses, heute ein Museum. Was für ein Haus. Ein Türmchen eher, nicht viel breiter als zwei Männerrücken. Ein Aquarell aus den 50er Jahren zeigt es schief in die Höhe steigend, schwankende, tanzende Stockwerke. 4 Jahre lebte Hoffmann hier mit seiner Frau im engen zweiten Geschoss und einem Dachkämmerchen. Man möchte es festhalten, notieren, fotografieren, diese Töne behalten. Im Parterre öffnet sich ein schattiges Spiegelkabinett, darin gläserne Räume. Porträts von Hoffmann zeigen ihn nachtwach, überwach, gleichsam aufgerissen, gespiegelt, in der Flucht ineinander, gegeneinander tretend, transparent und weiß glühend in nächtlichem Blau. Vor 3 Jahren wurde das Museum wieder eröffnet. Sommers blüht ein sich hinschlängelnder Zaubergarten, voller grüner Wesen, die sich strecken, ausgreifend winden, springen, klettern. Blauregen, Rose, Wein, Buchenpergola, unberechenbarer Efeu, fette Mondkapseln, die kichernd explodieren, und ein kleines Wasser, die Urdar-Quelle, wie Prinzessin Brambilla sagt, nichts anderes als was wir Deutschen Humor nennen. Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er wagt, laut damit zu werden. Wenigstens strebe jeder ernstlich danach, das Bild, das ihm im Innern aufgegangen, recht zu erfassen, mit allen seinen Gestalten, Farben, Lichtern und seinen Schatten. Und dann, wenn er sich recht entzündet davon fühlt, die Darstellung ins Äußere zu tragen. Er hat hier eine Frau kennengelernt, also genauer ein Mädchen, die Julia Mark. Und in die hatte er sich verliebt. Sie war 13 und er kannte sie dann bis 16. Er war 36 beziehungsweise dann an die 40. Und es war irgendwo ohnehin sicherlich eine aussichtslose Geschichte, zumal dieses Mädchen schon vergeben war nach Hamburg an einen reichen Kaufmann. Aber diese Liebesbeziehung, dieses Gefühl, das er entwickelt hat für das Engelsbild aller Himmelsanmut, wie er sie nannte, das hat sich bei ihm gehalten und durch die ganze Literatur hindurchgezogen. Enthusiasmierte Stimmung, exaltiert bis zum Wahnsinn, exotisch, romantisch, romanesk zärtlich, sonderbar gespannt, gleichgültig, schal, senza exaltazione, piano, mezza voce, Exaltazione grandissima. Champagner. Es bleibt von der gestrigen, höchst exotischen Stimmung viel zu bemerken. Käthchen. Käthchen. Käthchen. O Satanas, Satanas, ich glaube, dass etwas Hochpoetisches hinter diesem Dämon spukt. Und insofern wäre Käthchen nur als Maske anzusehen. Der Maske wo? Un petit monsieur. Hoffmannsche Notizen, in denen er Julia Käthchen nennt. Und zugleich verschärft diese gesteigerte Leidenschaft das, was ihn quält. Da er, das Männlein, die spukige Fratze, bettelarm und vogelfrei, der als Klavierhändler, Kulissenmaler, Musikjournalist und Gesangslehrer sein Brot verdiente, Klinkenputzer vor Bürgersalons, und dann Julia, die so Geliebte, und zusehen müssen, wie ein junger Hamburger Pfeffersack, ein Flegel an Reichtum und Geistlosigkeit, der Bürgerphilister schlechthin auf den Plan trat und die 16-Jährige von ihrer Mutter ihm zugeführt wurde. So Franz Fühmann in seiner bleibenden Auseinandersetzung mit der Rezeption E.T.A. Hoffmanns. Auch er rang hochwach mit den Gespenstern zunehmender Heuchelei einer konfliktfeindlichen Gesellschaft. Das Schauerliche, so kennt man es aus Hoffmann, das ist der Mensch des alltäglichsten Alltags, von dem keiner weiß, was er eigentlich ist. Fühmann entkräftet Urteile über den angeblich fieberhaften, verrückten, kranken Geist Hoffmanns, wie sie auch Goethe postulierte, und erhält die philiströse Anmaßung, Verstörung, Träume, Hellsicht als gespenstisch abzuspalten, sei es in der Kunst oder im individuellen Sein. Was der Held der Geschichte und mit ihm der Leser erfahren soll, ist nicht das Grässliche einer exotischen Ferne, geschweige denn des Jenseits oder des Grabs, sondern das Grauen der nächsten Nähe, seine Landschaft, seine Ehe, sein Menschsein, sich. Die Zukunft, Hoffmann hat ihr Schauerliches gesehen. Den Siegeszug des Surrogats zur Entzauberung der Menschenerde bis schließlich zum Verlust der Natur. Wir laufen erstaunt durch die Straßen. Das Rot der unruhigen allegorischen Fassadenmalerei am Rathaus in der tobenden Regnitz. Das Rot des Geierswirtschlosses gegenüber der oberen Brücke. Ein Stück rot-violette Wintersonne. Da, da ist es. Das fantastische Gesicht des Winters. Der Platz vor dem Theater trägt heute Hoffmanns Namen. Nein, der halbe. Den Antrag von Theater- und Hoffmann-Gesellschaft auf Umbenennung im Jahr 2002, der Platz ist benannt nach Schiller, der keinerlei Bezüge zu Bamberg hat, lehnte der Stadtrat ab. Nur das kleine Areal vor dem Theater darf sich nach Hoffmann nennen. Ein kleinmütiger Kompromiss, so empfinden es nicht nur die Antragsteller. Schiller erscheint klassisch ruhiger als der fantastische, eigenwillige Musiker, Dichter, Zeichner. Ein bisschen langweilig ist der Platz. Fehlt da nicht etwas? Etwas explosiv Bewegtes im Innern, das aus sich fährt und springt, heraus. Die kleinen, deutlichen Entgleisungen, Überraschung, Schärfe. Das, was nur einer vermochte. Nein. Ganz eingebürgert hat die Stadt Ernst Theodor Amadeus wohl nicht. Und so geht er, jung bleibend und irritierend, mit seinem Kater Murr über den Platz. Am 21. April 1813 bricht er auf. Alle Möbel sind verkauft und zieht zunächst nach Dresden, dann ins heiter gesellige Leipzig, schließlich nach Berlin, zurück in den juristischen Staatsdienst, den er mit eigentümlicher Präzision, wie die Vizepräsidenten des Berliner Kammergerichts festhalten und menschlich im Urteilen ausübt, neben seinem Weg als Künstler von Weltrang. Es endet die böseste Zeit aller bösen Zeiten. Erinnern Sie sich nur lebhaft an mein Leben in Bamberg vom ersten Augenblick meiner Ankunft. Und Sie werden gestehen, dass alles wie eine feindliche, dämonische Kraft wirkte, mich von der Tendenz, oder besser von der Kunst, der ich nun einmal mein ganzes Dasein, mein Ich in allem Regen und Bestreben geweiht habe, gewaltsam wegzureißen. Kurz, die ganze Opposition gegen alles Bessere tun, wirken und treiben in dem höheren Leben, wo der Mensch sich mit Regenfittich über den stinkenden Pfuhl seines armseligen Brotbettellebens erhebt, erzeugte in mir eine innere Entzweiung, einen inneren Krieg, der mich viel eher vernichten konnte als jeder Tumult um mich von außen her. Thank you. Auf dem grünen Markt duftet es. Waffelsüße und Rauch. Berge von frischem Wintergemüse aus den Bamberger Gärtnereien. Frisch geschlachtete Hühner, gerupfte bläuliche Tauben im Frost. Wer vermag Tauben zu essen? An einem Stand mit Schwarzgeräuchertem fegt eine Verkäuferin die Kunden fort. Geschnitten bekommen sie von mir nichts, ruft sie unangenehm scharf. Ich schneide ihnen nichts. Nein, das alles ist kein erhalten gebliebenes Idyll. Der alte Weihnachtsbaumschmuck kostet 10-12 Mal so viel wie auf Antikmärkten des Ostens, von denen er oftmals stammt. Hinter den frostbemalten Fenstern liegt Mode für Zahlungskräftige. Die Leute eilen und hetzen nach Geschenken und Menüs. Erst abends kehrt weichere Stimmung zurück. Im Ringlein in der Sandstraße genießen wir unter ausgestanzten kupfernen Lampenschirmen das gelobte Bier mit feinem Rauchgeschmack, dazu Karpfen. Ein Mann und eine Frau sitzen mit am Tisch, beide in den 70ern. Wir sollen es nicht auf uns beziehen, dass sie so weit an die Tischecke rücken, sagen sie. Sie tuscheln, lachen, als hätten sie Jahrzehnte aufeinander gewartet. Mitten im Winter trägt sie ein Kleid von Botticelli, Blumen auf weißem Grund, und trinkt mit roten Wangen. Als sie fröhlich gehen, führt der alte Mann sie fürsorglich. Seine Hand legt er leicht auf ihren Hintern, auf seidene Tulpen und Narzissen. Schräg gegenüber, im Schlenkerle, ist kaum Platz zu bekommen. Auch hier alte Buffets, Bänke, Täfelungen, Kruzifixe über dem Ausschank. Das Rauchbier gilt als Urbier der Deutschen. Im Winter ist es wie Speise und Trank zusammen, frisch und sättigend. Und je länger man trinkt, umso erstaunter spürt man den Aromen nach. Karamell, Rauch, Malz. Malz, Karamell, Lebkuchen, Hopfen. Nur noch selten wird heute die gekeimte Gerste für das dunkle Malz über einem Buchenholzfeuer geduldig geröstet, ehe sie dann viele Stufen der Reifung durchläuft, geschrotet, gemeischt, gekocht wird. Und offenkundig lieben die Einwohner die neun erhalten gebliebenen Brauereigasthöfe genauso wie die Scharen von Touristen es tun. Im Lärm der vielen Gaststuben erzähle ich einem Bamberger vom seltsam wechselnden Charakter der Stadt und dass ich darüber schreibe. Eine übersanierte Stadt etwa hätte ich mir vorstellen können, die schnell satt macht, aber doch nicht immer hungriger. Seine Augen glänzen ironisch, als er sich herüberneigt. Schreiben? Dann schreiben Sie schlecht über uns. Unsere Stadtoberinnen würden Ihnen sicher etwas anderes sagen, aber wissen Sie, die Touristen, schreiben Sie schlecht. Vielleicht ist das ein Stück Weltkulturerbe, zu dem die Stadt seit 1993 gehört, diese verwurzelte Zufriedenheit. Wir trinken dennoch weiter, wie vom Kaiser eingeladen. Wenn man von der Erde aus 3 Monate lang geraden Weges nach der Sonne fliegt und dann in derselben Richtung noch 3 Monate lang über die Sonne hinaus, so kommt man an einen Stern, der Sitara heißt. Seine Märchengroßmutter erzählte ihm einst die Geschichte vom Stern Sitara, der sich teilte in das Tiefland Ardistan mit den Gewaltmenschen und das Hochland Dschinnistan, wo jeder Mensch der Engel seines Nächsten ist, und den steil aufsteigenden Urwaldstreifen zwischen beiden, den furchtbaren Wald von Kulub. Er selbst wird als 5. von 14 Kindern einer mittellosen Weberfamilie im Sächsischen geboren, ins ärmste, schmutzigste Ardistan hinein. Für jugendliche Vergehen mit Zuchthaus bestraft, will er Dorfgeschichten, Märchen und Reiseerzählungen schreiben, die hell leuchten wie Dschinnistan, ohne Rassismus, gerecht und friedliebend. Prozesse begleiten ihn ein Leben lang. Dennoch wurde Karl May mit 80 Millionen verkauften Bänden zum erfolgreichsten deutschen Schriftsteller. Die grünen Bände mit den Jugendstil-Titelbildern fesselten unzählige Leser durch Generationen hindurch. In Bamberg war er nie, ebenso wenig wie in Kurdistan, Mexiko, in Südamerika, im Wilden Westen. Dennoch ist Bamberg in 50 Millionen Büchern als Verlagsort verzeichnet. Nachdem Karl May 1910 den in Bamberg geborenen Juristen Eucha Albrecht Schmid bat, sein Verleger zu werden, und dieser 3 Jahre später mit Clara May den Verlag der Karl-May-Stiftung in Radebeul gründete, begann eine verlegerische Familientradition bis auf den heutigen Tag. Seit 1952 ist sie in der Stadt zu Hause. Nachdem 1945 fast alle Druckunterlagen und Restauflagen bei der Bombardierung Dresdens zerstört wurden, gründeten Eucha Schmids Söhne in Bamberg den Ustad, später Karl-May-Verlag. Es folgten die Herausgaben der gesammelten Werke, von Reprint-Editionen, von Prozess- und Streitschriften sowie Biografien wie die von Christian Heermann. Heute wird der Verlag geleitet von Lothar und Bernhard Schmid. Bernhard Schmid ist der Jüngste in der Tradition. Er liebt die Stadt, die manchmal ein bisschen wie ein Museum mit zu vielen Touristen ist, was um ihrer Schönheit willen jedoch ertragen werden muss. Es ergab sich dann leider, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Verlag in Radebeul keine Druckgenehmigung mehr erhalten hat und sich so umschauen musste, wie es weitergeht. Karl May war mehr oder weniger eine Unperson zunächst, in der DDR dann auch. Und man suchte neue Möglichkeiten und die drei Söhne, mein Vater mit seinen beiden Brüdern, gingen dann nach Bamberg. Warum nach Bamberg? Weil mein Großvater hier aufgewachsen ist. Und so ergibt es sich, dass wir heute seit eben kurz nach dem Weltkrieg hier residieren und seit 1960 offiziell auch der Karl-May-Verlag von Radebeul nach Bamberg umgesiedelt ist. Man hat sich damals von der Karl-May-Stiftung getrennt, die auch heute noch existiert in Radebeul und die bis heute sehr schön das Karl-May-Museum betreibt. Wenn wir ins Radebeuler Karl-May-Museum fuhren, wagte ich mich als kleines Mädchen niemals dicht an die Vitrinen mit den übergroßen Indianerfiguren. Die Nähe war überwältigend, obwohl sie doch Bekannte waren aus den Bänden, die mein Vater über den Krieg gerettet hatte. Heute kommt es mir so vor, als könnte die Straße in Radebeul Ähnlichkeit mit der Schützenstraße in Bamberg gehabt haben, die mit Rotdornbäumen bestanden, an alten Villenhäusern entlang führt. Im Frühling spielen Mädchen Federball und eine dunkelrote Blütenspur zieht sich zum Karl-May-Haus. Vom Flur der Verlagsetage sieht man in deckenhoch mit Karl-May-Ausgaben gefüllte Räume. Eine kerzengerade Winnetou-Büste mit einer Halskette aus Bärenzähnen und blauen Perlen. Der weltberühmteste Häuptling hat einen innig ernsten Blick. Als man sich 1960, also Stiftung und Verlag, trennte, war die Frage, was auch mit dem Mobiliar Karl Mays passieren soll. Es war ja zu diesem Zeitpunkt in der DDR kein Interesse für Karl May, zumindest bei den öffentlichen Stellen. Und es war sogar Gefahr, dass diese Möbel zersägt werden. Damit ist teilweise angefangen worden. Die Villa Schetter in das Wohnhaus sollte einer anderen Nutzung zugeführt werden, einem Kinderhort. Und dann kam man in diesem Gesamtvertrag dazu, auch dieses Mobiliar nach Bamberg mitzunehmen und zu erhalten. Und hier hat man dann ein neues Karl-May-Museum aufgebaut in Bamberg, also um 1960 herum. Und zwar, man hat eine neue Indianersammlung, die in Radebeul verblieb, zusammengesammelt, gekauft und dann das Mobiliar erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dieses Museum gab es 34 Jahre hier. Und dann kam ja erfreulicherweise die Wiedervereinigung. Und dann war es auch selbstverständlich, sich die Frage zu stellen, sollte nicht auch Karl May wiedervereinigt werden, beziehungsweise das Mobiliar rückgeführt werden. Und das ist dann geschehen 1994. Und man muss sagen, sehr, sehr schön heute im Karl-May-Museum Radebeul die Möbel in der Originalwohnhaus. Also einen Besuch können wir jedem empfehlen. Karl May. Ein weiterer Fantast, an dem Unerklärliches bleibt und der in der Stadt lebendig geblieben ist. Ein sehnsüchtiger Spießbürger, der selbst ein Junge war, durchstieß den Muff seiner Zeit, urteilte Ernst Bloch. Doch lässt sich in digitalisierter Freizeitwelt auf gleichbleibende oder wachsende Leselust hoffen? Selbst bei unwiderstehlicher Eigenart des legendären Abenteurers? Karl May ist sicherlich zeitlos. Die Spannung, die Völkerverbindung, der Wunsch nach Frieden auf seine Art und das Ganze in Abenteuer gekleidet, das ist einfach zeitlos. Die Fernweh, die früher sicherlich ein, das ist heute natürlich einfacher, heute setzen sich viele ins Flugzeug und fliegen nach Amerika. Die Verhältnisse muss man natürlich schon berücksichtigen. Aber trotzdem diese Freundschaft, zum Beispiel Winnetou, Old Shatterhand, die Blutsbrüderschaft, das sind alles Themen, die auch heute noch eine Bedeutung finden. Immer wieder wandern wir über die beiden Brücken, mit denen das Rathaus, Bergstadt und Inselstadt verklammert. Weder auf dem bürgerlichen noch auf dem geistlichen Boden der Stadt sollte es stehen. So blieb nur das Flusswasser. In ihm entstand dafür eigens ein Inselchen. Auf der unteren Brücke erinnert eine Tafel an die getreuen Soldaten der Stadt, die zwischen 1939 und 1945 für die Heimat an den Grenzen Europas und Afrikas fielen, lesen wir. Fülle und Stille. Palais mit alten Bäumen und makellos gepflasterten Höfen, in denen nichts sich regt. Entmutigender Reichtum, die protzenden Häuser und Palais der Kirchenfürsten, mit dem Bamberg sich von dem früh protestantisch gewordenen Nürnberg unterschied. Ein Gefüge, in dem man mitlebte oder lebt, oder das man arm verließ. Im Schneesturm steigen wir den Kaulberg zur Altenburg hinauf. Einst Fliehburg und Bischofsresidenz liegt sie in weißer Festungsruhe auf dem Berg und frappiert mit einer weiten Panoramasicht. Der Arzt Adalbert Friedrich Markus hatte die durch Blitz und Erdrutsch beschädigte Burgruine noch vor Hoffmanns Zeit vom Hochstift Bamberg erworben und rettete sie. Er stellte Hoffmann das gotische Zimmer im Nordturm zur Ausmalung zur Verfügung, das der mit Ornamenten des Doms und Fresken zum Leben des Grafen Albert von Babenberg gestaltete. Natürlich konterfeite er auch sich selbst aufs Trefflichste dabei und rief Besuchern, die er vergraulte, mit einem überlangen Sprachrohr laut den Berg hinab nach. Sturm und Wassergüsse bei einem Wohnaufenthalt auf der Burg erinnerten ihn an den Oheim Kühleborn aus de la Motte Fouquets Erzählung Undine. Und er nahm sich vor, ihn mit den geheimnisvollen Charakteren, die man Noten nennt, zu bannen. Der Stoff Undine war gefunden. In Bamberg begonnen, beendete Hoffmann die Oper in Dresden und Leipzig. Gelbe Glaslaterne schaukelt im Eiswind. Das Pflaster glänzt reif überzogen. Ein alter Burgbrunnen. Hier oben stehen Bäume und Strauchkobolde wie gespannt vor einer gleich losbrechenden Oper. Und tief unten, nach dem Schneetreiben, ist die Landschaft wie das Anstoßen eines Meeres. Grau-blau und weit. Dann die Bergstadt mit Jakobsberg, Michaelsberg, Abtsberg, Domberg, Kaulberg. Die Inselstadt mit den beiden Flussarmen. Die Stadt ist eine feinbunte, differenzierte Ansiedlung, als könnte nichts ihr Leben und Weben beeinträchtigen. Heiliger Heinrich, du selbstloser Diener der Kirche, bitte bei Gott für uns. Heiliger Heinrich, du kaiserlicher Schützer der Kirche, bitte bei Gott für uns. Heiliger Heinrich, du Freund und Helfer der Bischöfe, bitte bei Gott für uns. In der Schatzkammer der Münchner Residenz befinden sich zwei Kronen, die Kaiser Heinrich II. Und Kaiserin Kunigunde zugeschrieben werden, den Begründern der Kaiserstadt und des Bistums Bamberg um 1014. Heinrichs Krone besteht aus Gold, Saphiren, Glasfluss, Bergkristall, mit hohen Lilienaufsätzen, goldenem Blattwerk und Engelschmuck trägt sie die typischen Stilmerkmale der Gotik. Bis zur Säkularisation schmückten beide Kronen an Festtagen die Reliquiare mit den Häuptern der beiden Heiliggesprochenen im Bamberger Dom. Heilige Kunigunde, du heilige Kaiserin, bitte bei Gott für uns. Heilige Kunigunde, du hast Anteil an der Gründung des Bistums Bamberg. Bitte bei Gott für uns. Heilige Kunigunde, du hast über das Bistum Bamberg deine Hand gehalten. Bitte bei Gott für uns. Heilige Kunigunde, du hast unser Volk in Not und Gefahr beschützt. Bitte bei Gott für uns. Heilige Kunigunde, du kluge Ratgeberin des Kaisers, bitte bei Gott für uns. Heinrichs Anspruch auf die Königswürde nach dem Tod des noch jugendlichen Kaisers Otto III. Traf auf erbitterten Widerspruch. Nicht nur erpresste er bereits vor seiner Krönung im Jahr 1002 die Reichskleinodien durch Geiselnahme, er trennte ihm unliebsame adelige Ehen. Er spielte seinen Bischöfen Streiche. Invasor Regni, Gewaltherrscher, wurde er zuweilen genannt, der Burgen vermeintlicher Gegner rücksichtslos niederreißen ließ, während er sich besonders an dem in Bayern schwer verständlichen Ungehorsam von Adligen aus dem Westen ärgerte. An der Adamspforte des Doms ist er mit verkürztem linken Bein dargestellt, gestützt auf einen Stein. Dazu gibt es natürlich eine alte Geschichte. Das war vor 1000 Jahren, in der Zeit, als noch gejagt wurde. Die Legende erzählt von einer Jagd, die ihm fast das Leben kostete. Ihr Füchse, Halli, ihr Eber, hebt wachsam das Ohr. Das Hifthorn rief so gellend noch nie durch den wilden, dunklen Hauptsmoor. Vor der Adamspforte wirft sich der Sagenerzähler Christian Bergenkamp einen schwarzen Umhang mit einem Kosmos kleiner roter Sterne über und setzt das Barett auf. Die Hofherren verteilen sich rechts und links und eifern sich fröhlich an und sind gefertigt des kleinsten Winks, so ihn der Kaiser getan, doch der sucht seinen Weg allein und achtet nicht Jäger und Tross. Sein Balladenprogramm enthält manch verschwiegene Geschichte, bei der Besucher der Stadt ihm durch die Straßen folgen. Da rauscht aus dem Busche mächtig und wild ein schwarzgrauer Eber hervor. Die Hauer leuchten, der ist gewillt zum Zweikampf in Sumpf und Moor. Herr Heinrich reckt sich, er schnellt den Speer, doch wehe, der Fuß glitt aus, er sinkt in den Sumpf und es fliegt die Wehr weit über den Eber hinaus. Die Macht des Stoßes, der schlüpfrige Grund, die brachten den Kaiser zu Fall. Der Eber zerfetzt den treuen Hund im ersten gewaltigen Prall. Nun ist er beim Kaiser. Ein Dolch erblitzt, der trifft das zottige Tier, doch der mächtige Feind ist nur geritzt und es steigert sich wild seine Gier. Herr Heinrich kämpft auf Leben und Tod. Der Eber rast wütend im Zorn. Es färbt sich der Boden vom Blute rot. Da auch wir folgen dem Sternenmantel ein Stück nach. An den Innenhöfen auf dem Domberg, den Kurien entlang, in denen die Domherren mit eigenem Haus und eigener Kapelle wohnten. Sie wählten den Bischof und galten als heimliche Regierung Bambergs, die die eigentliche Macht in Händen hielten. Da liegt nun der Kaiser in Fieber und Wahn, von der pflegenden Gattin umschwebt und Wochen und Monde ziehen die Bahn, ehe er sich vom Lager hebt. Doch wie er nun steht, da staunt er fürwahr. Die Muskeln zogen sich ein. Es bot eine merkliche Kürzung dar, das linke verwundete Bein. Die Sage hat sich der Künstler erwählt. Er gab sie am Dom uns kund. Ein Stein unter Heinrichs Fuß erzählt von der Jagd bis zur heutigen Stund. Wovon erzählen die Legenden? von Zeiten, da die Menschen auf den Baugerüsten des Doms saßen, um die Messe zu hören. Vom Domherrn, der alle Tage nur im Chorgestühl sitzen wollte, bis er darin fast versteinerte. Vom rauschseligen Messner, den ein Verstorbener mit einer Maulschelle an seine Pflichten gemahnte. Und von Heinrich, an dessen kaiserlicher Seelenwaage nach dem Tod die Teufelchen zogen, sodass erst ein Tropfen des wirklichen Blutes des Herrn ihn rettete. Jeden Freitag um 3 Uhr nachmittags erklingt vom Dom die Kunigundenglocke, deren dicker Leib ein Loch hat. Kaiserin Kunigunde erhielt Bamberg von Heinrich zum Geschenk, wenngleich er es ihr später wieder fortnahm, als seine Interessen sich wandelten. Die historischen Quellen sprechen von einer stärker ausgeprägten Kunigundenverehrung und die Sage von Heinrichs Eifersucht auf den hellen Klang der Glocke seiner Frau, die bei einer Jagd von fern läutete und ihn zum Angelus erheitern sollte. Dumpf, düster und traurig wie Grabgesang soll die seine dagegen geklungen haben. Und erschrocken warf Kunigunde ihren Ehering weit über Wald und Land zum Turm hin, wo er die zu schöne Glocke durchbohrte und tiefer und schwerer stimmte. Psst, der Kaiser ist bleich. Er ist verstimmt. Bleibt ferne. Noch nie war er so ergrimmt. So flüstern die Hofherren, leis und leiser. Was hat denn der Kaiser? Sie munkeln so dies und das daher, doch niemand glaubt der Lügen mehr. Die Kaiserin sei in Liebe entbrannt zu einem Ritter im fränkischen Land. Sonderbar oft ist in den Sagen von Anfeindung und Zweifel die Rede. Die Kammerfrauen weinen und schwören, kein Mann konnte je die Herren betören. In einer anderen liegt die boshaft erfundene Mär von der Liebe Kunigundes zu einem fränkischen Ritter beklemmend in der Luft. Kunigunde selbst ruft nach dem Gottesgericht, bei dem sie über 12 glühende Pflugschare wie über Blumenauen gehen muss, bis die Glocken wieder über der heilig-idealen Ehe jubeln, schreitet sie über die rauchende, glühende, lodernde Leiter. Das schöne Erzählen fällt manchmal schwer, sagt der Fabulierer. Wie auch immer. Die damalige Zeit hat dennoch wenig mit engen und zu lange geronnenen Vorstellungen heute zu tun. Heinrichs Überzeugung, von Gott bestimmt zu sein, die gesteigerte Naherwartung des Weltgerichts, fines Säkulorum, drängten ihn, dem auserwählten Volk die Ordnung Gottes zu vermitteln und gaben ihm größere Überlegenheit, als bloße Machtpolitik es vermocht hätte. Das Reich galt ihm als Domus Dei, als reichgefülltes Haus Gottes innerhalb einer ganzheitlichen Weltordnung, wie es sie danach nie wieder geben sollte. Gottes Gnadentum meinte nicht die verabsolutierte irdische Macht, sondern gerade die Relativität diesseitiger Herrschaft. Es gab die Gier nach kostbaren Büchern und ebenso die nach Seelenheil. Und so galt er trotz allem als ein von Sterblichen nicht zu übersteigender Reisekönig, großer Stifter und Kunstförderer und Glaubender. Es war eine Zeit, die noch nicht entzaubert war, zertrennt in rational bestimmte Funktionsbereiche wie heute. Göttliche und irdische Ordnung waren eins. Davon sprechen Reliquien, Kelche und vor allem Libri, Bücher, von denen manche, wie das Perikopenbuch Heinrichs II., zu den wertvollsten des Mittelalters zählen. Kostbare Sakramentare und Kodizes, Graduale, antike Handschriften, Rechtstexte, klassische Sammlungen. Gerhard von Sion feierte die Stadt als zweite Sefer Kariat, die biblische Bücherstadt in Kanaan. An der Bamberger Staatsbibliothek lässt sich ein Bildungs- und Wissenschaftsschub für das gesamte Deutsche Reich ablesen. Der blaue Mantel. Heinrichs berühmter Sternenmantel, dessen Goldstickerei ihn als Decus Europae, Zierde Europas, preist. O Zierde Europas, Kaiser Heinrich, selig bist du. Deine Herrschaft mehre dir der König, der herrscht in alle Ewigkeit. So ist es, sichtbar noch heute, eingestickt mit allen Sternzeichen des Himmelsfirmaments. Nur eine einfache Lampe brennt in St. Michael. Die Kirchenschiffe liegen in einem Licht dunkel wie von Rembrandt und zwingen die Augen zum Tasten. Goldflecken heben heraus, was sie wollen. Einen Tannenzweig vor dem Altar, den vergoldeten Fuß des heiligen Heinrich, die Spitzendecke eines Pfeileraltars. Sie sind da und dort. Lautlos spielt es überall in der Kirche an diesem Vortag des vierten Advents. Diese ruhige, nachdrücklich selbstbewusste Stadt neckt, bestürzt, vexiert. Sogar der Tod lebt hier. In einer Stadt mit hintergründigem Lächeln erzählt er von seinen filigranen Spielen in der Totentanzkapelle. Und ja, er lacht, resoniert, lauert, schreibt, überrascht Menschen in der Lebensblüte und zieht Jahreszeiten, Weltteile, Stände grinsend mit sich, fort aus Genuss und Tagewerken, Hoffnung und Herrscherei. Er ist ein geschmeidiges Gerippe, das, selbst mit der Vergänglichkeit konfrontiert, verwundert in die Sanduhr blickt oder vor Langeweile Seifenblasen bläst. Unheimlich und so regsam in der Stille. Einst befand sich hier die Sepultur, die Begräbnisstelle der Mönche. 1730 wurde sie umgestaltet und Johann Georg Leimberger schuf die Stuckaturen des Totenspiegels von höchster Qualität. Das Kloster St. Michael bildete im Mittelalter eine berühmte Schreibschule aus, in der 200 wertvolle Kodizes gefertigt wurden. Die Lebensformen der Mönche wechselten zwischen bequem feudalen und kaum erträglich spartanischen, als Bischof Otto I. sie an der Reformabtei in Hirsau ausrichtete. Absolute Trennung der jungen Brüder voneinander, Demütigungen und Schläge, die Verhinderung jeglicher menschlicher Intimität führten bis zur Auslöschung der Individualität. Über allem aber stehen Pflanzen. Grün und straff, die Sprosse kindlich breit gestreckt, unzählbar. Stockrose, Stechapfel, Schneeball, Kornblume, Maiglöckchen, Ackerwinde, Bartnelke, Tulpe, Rizinus, Lungenkraut, immergrün, Kürbis, Schöllkraut. Gemalt 1614 von einem Unbekannten, nachdem die Kirche 1610 fast völlig abbrannte. Von weit oben kühlt der Himmelsgarten aus sämtlichen Gewölbefeldern die barocke Fülle. Ja, der Himmelsgarten bleibt natürlich zu einem Teil noch ein Geheimnis, denn unser Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, wir haben keine zeitgenössischen Aufzeichnungen aus der Entstehungszeit, die uns sagen könnten, was die Urheber sich eigentlich dabei gedacht haben. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele verschiedene Bücher, die sich mit der Pflanzensymbolik in dieser Zeit gerade beschäftigen und daraus können wir natürlich sehr viel zurückschließen. Professor Werner Dressendörfer ist Apotheker in Bamberg und lehrt seit Jahren Geschichte der Pharmazie an den Universitäten in Erlangen, Regensburg und Würzburg. Über lange Zeit erforscht er das einmalige Kunstwerk und bereitet ein Buch darüber vor. Es geht um Dinge der Kulturgeschichte, in erster Linie natürlich der Pflanzensymbolik, denn das war ja die Grundlage dafür, dass diese Pflanzen offensichtlich in die Kirche aufgenommen wurden. Ich glaube, wir können von einer Tatsache ausgehen. Es gibt in Kirchen des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit sicherlich keine Zufälligkeiten und schon gar keine derartig auffälligen Zufälligkeiten, wie das die Pflanzendecke in St. Michael ist. Mariensymbole wie Veilchen, Lilie, Maiglöckchen, Pfingstrose, Walderdbeere, rotblühende Pflanzen, die an Christi Opfertod erinnern, Wegerich als Mahner auf den guten Weg, waren den mittelalterlichen Menschen vertraut. Werner Dressendörfer nimmt uns mit hinauf unter die Orgel. Über mir eine blaue Akelei, 10-mal so groß wie von unten vorgestellt. Eine schwere, straffe Ananas, körperlich nah, alles erwacht zur Berührbarkeit. Insgesamt haben wir 578 Pflanzen an der Decke und wir können davon ausgehen, dass wohl für etwa 300, 350 eine ausgesprochene Pflanzensymbolik bekannt ist. Ein Beispiel, wohl jeder kennt die Akelei. Die Akelei hat eine wunderschöne, aus 5 Teilblüten zusammengesetzte Blüte. Und hier spielt einmal die Zahl 5 eine Rolle, wie überhaupt die Zahlensymbolik sehr von Bedeutung ist. Die Zahl 5 kennzeichnet nämlich gegebenenfalls die 5 Wunden des Heilands am Kreuz. Die beiden Handwunden, die beiden Fußwunden und die Seitenwunde. Sodass die Akelei durchaus zu einer Darstellung der Passion herangezogen werden kann als symbolischer Hinweis. Auf der anderen Seite, diese Akeleiblüte sieht aus, wie wenn 5 Tauben zusammensitzen würden. In manchen Teilen Deutschlands heißt die Pflanze ja auch heute noch Taubenpflanze. Und die Taube ist natürlich ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Das ist auch der Grund, warum wir die Akelei auf sehr vielen spätgotischen Tafelbildern mit Darstellungen der Verkündigung an Maria finden. Denn in diesem Moment, in dem das Kind empfangen wird, genau in diesem Moment wird durch die Akelei auch schon dargestellt, dass ihm die Passion durch die Zahl 5 wiedergegeben vorbestimmt ist. Es gibt ein sehr schönes volkstümliches Bildmotiv, Christus als Apotheker, und hier steht Christus in einer richtigen Apotheke. Nur die Gefäße dieser Apotheke, in denen die Arzneien aufbewahrt werden, das sind nicht irgendwelche Arzneimittel, wie man sie in der bürgerlichen Apotheke kriegen konnte, sondern das sind die Tugenden, das sind Werte, und ich meine, das wären durchaus Tugenden, die wir auch heute immer noch befolgen könnten. Und wollen wir nicht vergessen, eine der wichtigsten Gefäßaufschriften lautet Friede. Und auch das täte uns heute ganz gut. Häusern erleuchtete Zimmer, stuckierte Säle, barocke Treppenhäuser mit geschmückten Geländern. In kaum einer anderen deutschen Stadt lassen sich bürgerliches und adeliges Wohnen wie hier studieren. Neben den augenfälligen Barockbauten geht die Bausubstanz häufig auf das 15. 16. Jahrhundert zurück. Seit dem 17. Jahrhundert forderte und förderte die fürstbischöfliche Baupolitik den Wandel zu einer moderneren Stadt mit Steinbauten, mit einer wirksamen Methode. Für das Verputzen eines zweistöckigen Hauses erließ sie 8 Jahre die Steuer, für Abriss und den Neubau eines Steinhauses 20 Jahre. In nur einer Generation putzten die Bürger das mittelalterliche Bamberg zur Barockstadt. Noch heute zeigen Fassaden vielfach die Marken des Hammers, mit denen das Putzgitter angenagelt wurde. Flussabwärts, gegenüber dem Mühlwirt, einer kleinen Straße am linken Regnitzarm, liegt das von Johann Dienzenhofer erbaute Wasserschloss Concordia, das 2. Böttinger Palais. Im weichen Schneegrau stehen die barocken Figuren vor der Fassade, Allegorien des Geschmacks, des Gehörs und Geruchs, Figuren mit Füllhorn und Rüstung. Im Vorbeiwandern auf der anderen Wasserseite ist es, als drehten sie ihre Körper langsam. Und dieses kleine Gittertor, die Grotesken am Gittertor dort. Gleich werden die Figuren zur Landungstreppe am Wasser schreiten und als maskierter Zug langsam über den schwarzen Fluss dahinfahren. In der Eisgrube Nummer 14 lacht das Äpfelweib aus E.T.A. Hoffmanns goldenem Topf, ein kreisrundes Gesicht aus Bronze, als Türknauf. Ja, renne, renne nur zu, Satans Kind, ins Kristall bald dein Fall, ins Kristall, so schreit die alte Händlerin dem Studenten Anselmus nach, der über den Markt davonstolpert, geradewegs in eine Märchengeschichte hinein von den zwei Naturen, in die die Welt sich spaltet, sobald einer den Glauben an das Wunderbare verliert und mit dem aufgeklärten Philister auf eine Stufe gerät. Und dann ist Weihnacht, 24 Uhr. Das Pflaster des Domplatzes ist unter Autos verschwunden. Das Amtsblatt verkündet ein absolutes und überwachtes Abbrennverbot für den Domplatz zu Silvester. Der Schutz gilt neben Dom, neuer Residenz und alter Hofhaltung auch den Menschen, nachdem sie sich hier im vorigen Jahr vergnügt und dabei gegenseitig mit Feuerwerkskörpern beschossen haben. Innen im Dom bleibt kein Meter frei. Sie sitzen gepresst in den Bänken, die Treppe zum Chor hinauf, stehen in den Seitenschiffen. Junge Paare stützen sich umschlungen, dazwischen Kraftprotze wie auf Wanderschaften. Eine bleiche Frau mit einknickenden Beinen wird langsam weggeschleift. Eine archaische Fülle, so wirkt es. Sie lässt die Vorstellung langer Nachtoffizien des Mittelalters zu Weihnachten aufsteigen, mit drei Messen, Nocturnen, Responsorien, Jubilus, dem Bamberger Marienantiphon, mit feierlichem Hin- und Herziehen in dem riesigen Raum zum Ostchor, zum Stephanusaltar, zum Hauptchor. Weiß gewandet, mit Bischofsmütze und Krummstab, spricht Erzbischof Ludwig Schick von Herbergslosigkeit, von fehlendem Platz für junge Menschen, die sich nicht an ihren Heimatorten in Bayern ausbilden lassen können, und vom obdachlosen Elend in der Ferne. Das Klirren der Glöckchen rührt an ein Gefühl von Unsicherheit. Ob der neue Erzer, wie die Bamberger ihn nennen, die Gläubigen erreicht? Er ist weit vorn, von unzähligen Menschen verdeckt, die sich vielleicht fragen, welchen Ablass ihre Zeit wirklich verlangt. Mit feinem, forschendem Gesicht blickt über allen das Wahrzeichen der Stadt, der berühmte Bamberger Reiter. Er ist waffenlos, jung, weich. Täglich waren wir hier und haben zu ihm hinaufgeblickt, gerätselt. Ritter, König, Heiliger. Nach vielen Theorien stimmt man überein, dass er den Ungarnkönig Stefan darstellt, der hier im Dom getauft wurde, um Heinrichs Schwester Gisela zu heiraten und der das Christentum nach Ungarn brachte. Auf dem Pferd ritt er verwundert in das unbekannte Haus, bis das Tier vor dem ewigen Licht niederkniete und der Kaiser ihm freundlich entgegenkam, sagt die Legende. Als namenloser deutscher Reiter wurde er zu einer der Identifikationsfiguren der Nazi-Propagandisten, die angeblich nach neuem Lebensraum im Osten schaute. Der Fotograf Walter Hege fotografierte die Plastik 1937, wie sie nie wirklich zu sehen ist. Schlagschatten ließen das weiche Gesicht härter und heroisch aggressiv, das zierliche Relief voll plastisch erscheinen. Während der Nazizeit wurde die Fotografie mit der Aufschrift »Wir bauen am Reich« als Kupfertiefdruck in Büchern veröffentlicht. In Wirklichkeit ist der Reiter eine schmal elegante Figur, die man fast wie ein Kind vom Pferd heben könnte. Die untere Stephansgasse ist voll Winterlicht. Eine Wolke Schnee stiebt vom Dach. Neugieriger noch als am ersten Tag schauen wir auf die Häuser, die Überschneidungen durch Straßenkurven, die wechselnden Sichten, aus denen manches Haus mit immer neuem Gesicht hervortritt. Von einem Moment zum anderen erscheinen Terrassen, kleine Lichtungen, Gärten, Treppen. Und dann oben von der Stephanskirche die Erd- und Himmelweite der weißen Zeit. Schnee, Schnee, Schnee. Die Vorstellung winterlichen Fliegens auf Schlitten von Hügel zu Hügel. Wir genehmigen, dass der in Bamberg einzuführende protestantische Gottesdienst nicht bloß auf ein privatives Religionsexerzitium in einem Betsaale beschränkt werde, sondern demselben, wie ehemals in Würzburg, die Pfarrrechte nach den Bestimmungen unseres Religionsedikts erteilt werden. So Max der Erste von Bayern in einem Edikt, das die um 1007 von Kaiser Heinrich II. Als bischöfliches Kloster gegründete Kirche St. Stephan 1807 evangelisch werden ließ. Im Zuge der Auflösung geistlicher Fürstentümer diente sie zuvor als Scheune für Obst und Gemüse. In Hunger und Tod des Dreißigjährigen Krieges entstand durch Giovanni Bonalino mit dem Hochchor und mit den von Antonio Petrini neu gestalteten Kirchenschiffen eine lichte, frohstimmende Kirche. Heute leben 5000 Protestanten in der Stadt. Ein kleiner, stämmiger Junge schleppt eine dicke Kerze herbei. Vor einer Woche ist Bachs Weihnachtsoratorium mit den Bamberger Symphonikern hier aufgeführt worden. Mit seiner Predigt bricht Dekan Ottfried Sperl das helle »Ehre sei dir Gott« gesungen und auch nicht. Eine bunte Gesellschaft nennt er die Erschienenen, von der vielleicht nur wenige wirklich glauben, viele dagegen sehen wollen, wie andere glauben. Er klingt feierlich spöttisch und gerüstet gegen Illusion, dabei leicht. Er sympathisiert eher mit Josef, sagt er, der, abseits der Aufmerksamkeit, unsicher ist, was vorgeht, was zu tun sei. Kein Familienmärchen. Eine Wunde ist im Raum, durch die Predigt und das Jesuskind am Taufstein. Es ist vor allem ein entsetztes Kind, die Plastik, die die Gläubigen seit 1986 in der Mitte ihres Gotteshauses haben. Es hat einen Wasserkopf und krümmt sich, nackt und bloß, voller Wunden, auf einer rissigen Metallkugel. Es zittert und ist überfordert, wie der Betrachter. Ein Fremdkörper. Das schmerzhafteste Gegenbild zu allem, was der Schönung anheimfallen könnte. Nicht aus der gotischen Vergangenheit kommt es, aus dem Jetzt. Eine der vielen Selbstkorrekturen der erstaunlichen Stadt. Die Erschienenen wirken fast skeptisch gegenüber dem Ruf zur Freude. Sie lächeln nicht. Die bunte Gesellschaft scheint sich nachdenklich dem Wunder der Nüchternheit auszusetzen, der Zumutung einer eher warnenden Weihnachtsbotschaft. Ihr Gesang aber umschließt das beladene Kind in ihrer Mitte mit warmer Kraft. Wir haben nichts gekauft, als wir abfahren, obwohl so vieles funkelt. Würde ich mich umdrehen, dann sehe ich etwas, das wir zuletzt noch fanden. Drei Engel, herabgekommen von den hohen barocken Säulen eines Petrusaltars im Dom. Sie stoßen uns heraus aus aller Müdigkeit. Auf gespanntem Fuß laufen sie eilends herbei, in geheimnisvoller Vehemenz, tanzend statt still, mit fliegenden Gewändern, viel größer als Menschen. Es ist schwer zu glauben, dass sie aus Lindenholz sind. Statt sanftem Flüstern, die Kraft der Füße wie Bronze. Dröhnen von Kraft, eine Öffnung sind sie, aufschreckendes Erinnern an ein Anderssein. Sie bleiben hinter uns zurück, wie die Stadt. Ohne kleiner zu werden. Winter in Bamberg. Nachdenken über eine alte deutsche Kaiserstadt. Feature von Silvia Kabus. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Regina Lemnitz, Tilma Kuhn und Martin Seifert. Sie hörten Musik von E.T.A. Hoffmann und Horst Lohse. Schnitt Steffen Brosig, Ton André Lühr, Regieassistenz Steffi Mannschatz, Regie Sabine Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.